Ich habe heute einen Übernachtungsgast. Das finde ich ganz, ganz toll. Und um den ein bisschen näher kennenzulernen, würde ich doch mal sagen, hallo und wer bist du denn? Hallo, ich bin der Tim. Hallo Kathi. Hallo Tim. Schön, dass du da bist und mein Übernachtungsgast heute hier bist. Ja, danke, dass ich da sein kann. Ja, sehr gerne. Was machst du denn, wenn du nicht bei mir übernachtest? Ich sitze mindestens einmal in der Woche auf einem kleinen Bänkchen in einem Schweizer Wald und nehme da meinen Podcast auf dem Holzweg auf. Das klingt total schön. Ja, und alle 2 Wochen schneide ich eine Folge von Puerto Partida. Und wir kennen uns ja so ein bisschen, also nicht aus dem Wald. Wir haben mal eine Pottwichtel. So ein bisschen aus dem Garten. Aus dem Garten. Genau, also mit Grünzeug. Genau, wir haben uns nämlich am Potstock kennengelernt und haben verschiedene Sachen zusammen gemacht, wie zum Beispiel in der Geschichtenkapsel verschiedene Projekte, und dann haben wir noch eine Pottwichtel-Folge zusammen aufgenommen, und ja, du bist ja auch bei Puerto Partida dabei. Genau, da kennen wir uns also. Ich höre ja zum Einschlafen mit meinen Übernachtungsgästen am liebsten Musik. Oh ja. Dann los. Ey, sag mal, spinnt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nein. Nicht? Warum? Mm-mm. Da geistert mir immer so eine Frage im Kopf rum. Ich hatte vor Jahren mal ein Kordsakko. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich hatte. Okay. Also das war so. Ich hatte, ich wollte morgens dieses schwarze Kordsakko anziehen. Und habe im Schrank aber nur mein braunes gefunden. Okay. Und dann habe ich mir gesagt, das hatte ich doch vorher mal in einem Restaurant mitgenommen gehabt. Bin dann dort bei dem Restaurant vorbei, habe gefragt, haben Sie das dort gesehen? Nee, das war nicht da. In der Arbeit war es auch nicht. Und habe dann zu Hause erzählt, ich weiß nicht, wo mein Sportsakko ist, mein Kordsakko. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, habe ich das jemals gehabt? Okay. Oder habe ich nur das Braune gekauft? Oder vielleicht hatte ich es und es ist verschwunden von selbst und es gab es nie. Das ist total spannend, dass du das erzählst. Also das ist das zweite Mal, dass mir das begegnet, dass mir jemand darüber redet. Ich glaube nämlich auch seit längerer Zeit, dass Kleidung so ein Eigenleben führt und irgendwann von dem, der es gerade besitzt, weggeht zu jemand anders. Aus welchen Gründen auch immer. Das erste Mal, dass mir das begegnet ist, da war ich 13, 14 vielleicht. Und mein Papa hat für eine Firma gearbeitet, wo er öfter mal mit seinem Chef auch gleichzeitig irgendwie so auf Dienstreise gehen musste. Irgendwann war er mit seinem Chef auf Dienstreise und der Chef ist danach in Urlaub geflogen. Und mein Papa kam zurück und hat so ein bisschen davon erzählt und es war alles okay. Und 2 Wochen später, nach der Dienstreise, hat er neue Klamotten im Schrank gefunden. Ne? So hat meine Mama gefragt, hast du mir hier ungefragt einen neuen Anzug in den Schrank gehängt oder so? Die hat er noch nie gesehen. Die hatte er noch nie gesehen und meine Mama hatte die dann nicht reingehangen, die hatte ihm die nicht gekauft. Und sie hat dann auch gesagt... Hat ihm dafür was anderes gefehlt? Nee, das tatsächlich nicht. Das war zusätzlich da. Das war total schräg. Das kann gar nicht sein. Aber es sah gut aus und es passte perfekt. Also ne, es war wirklich, er hat es angezogen und es hat super gepasst. Und das ist ja schön. Und er ist dann damit auch auf Arbeit gegangen und so. Und dann ist er irgendwie an dem Tag seinem Chef wieder begegnet, der gerade aus dem Urlaub zurückkam. Und er guckt meinen Papa an und sagt, trägst du jetzt meine Klamotten? Genau. Und es war der Anzug vom Chef von meinem Papa. Und die haben bei der Dienstreise in getrennten Zimmern gewohnt. Die haben nicht die Koffer getauscht und gar nichts. Und der Chef von meinem Papa hatte diesen Anzug eigentlich eingesteckt, weil er noch irgendwie auf eine Familienfeier wollte und es halt ein schöner Anzug war und so. Und hat dann im Urlaub, in dem er ja dann war, die 2 Wochen, diesen Anzug vermisst und wusste nicht, wo der hin ist. Und wir können uns bis heute nicht erklären, wie der Anzug vom Chef von meinem Papa im Kleiderschrank von meinem Papa gelandet ist. Ich frage mich ja, ob es da so ein geheimes Transportnetzwerk von Kleidern gibt. Das könnte ja sein, dass die durch Dimensionstore in andere Kleiderschränke schlüpfen können. Ja, ich meine, man kennt das ja aus der Literatur auch. Also es gibt ja auch Fachliteratur zu diesen Dimensionstoren in Kleiderschränken. Man muss sich nur mal die Narnia-Bücher angucken. Genau. Na, also. Genau. Aber also mir ist auch gerade noch ein Gedanke gekommen. Mhm. Was, wenn des Kaisers neue Kleider echte Kleider waren? Also die gab's wirklich. Er hatte diese Kleider wirklich an. Und als er dann aus dem Palast kam, haben sie sich aus dem Staub gemacht. Und das Ganze wird jetzt interpretiert als diese Gutgläubigkeit und Wirkung von Werbung und von Salesmanship. Mhm. Dabei waren es wirklich die Kleider. Die gab es wirklich. Wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, es hat ja ein ganzer Hofstaat letzten Endes die Kleider irgendwann mal gesehen. Genau. Und es, also die Geschichte endet ja da, wo der kleine Junge sagt, der Kaiser hat ja gar nichts an. Es wird ja nicht berichtet, wie die Leute, die vorher vom Hofstaat aus die Kleider gesehen haben, darauf reagiert haben. Also ne, es gibt ja keine weiteren Aufzeichnungen darüber, ob die gesagt haben, ja, jetzt sind sie nicht mehr da, aber vorher waren sie da. Also als wir den Kaiser aus dem Palast begleitet haben, hatte der Klamotten an. Es wird auch nicht berichtet, was der kleine Junge für Kleider anhatte. Das stimmt. Also die richtigen Fragen werden wie immer nicht gestellt. Ja. Nee, das ist aber ganz oft so. Also das finde ich immer wieder bei Märchen und Ähnlichem. Also ich glaube ja, dass Märchen eigentlich bloß so als psychologischer Selbstschutz, als Märchen deklariert werden, weil sie eigentlich Begebenheiten berichten, die wir uns bis heute nicht erklären können, die aber damals eben eigentlich quasi so wie heute teilweise ja mathematische Vermutungen im Raum stehen zum Beispiel. Ne? Und Generationen von Mathematikern forschen da dran und suchen nach Lösungen, bis es irgendwann mal einer gefunden hat. Und ich glaube, dass diese Geschichten damals schon auch wie solche Vermutungen in den Raum gestellt wurden, in der Hoffnung, dass irgendwer das irgendwann erklären kann. Aber nachdem über Jahrhunderte und Generationen hinweg alle dran gescheitert sind, hat man gesagt, ach komm, wir verkaufen das als ausgedachte Geschichten. Stecken noch ein bisschen Moral rein, die dann so unseren aktuellen politischen Interessen entgegenkommt und lassen die Leute nicht mehr nachforschen. Glaubst du denn, dass diese mathematischen, sagen wir mal, Thesen, dass die noch in diesen ursprünglichen Geschichten drinstecken, dass man die da noch rausziehen kann oder sind die für immer verschollen? Naja, ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann findet man die schon wieder. Also hast du mal über Hans im Glück nachgedacht? Nicht, dass ich sagen könnte, nein. Also das ist ja im Prinzip, ne? Eigentlich wird es einem ja irgendwie immer so ein bisschen verkauft als Märchen, der geht mit was super wertvoll, mit diesem Goldklumpen geht er von seinem Lehrmeister weg, als Belohnung für seine guten Dienste während der Lehrtätigkeit. Und heutzutage wird uns ja immer mehr verkauft, dass er dann glücklicher war, je weniger er hatte. Also er tauscht es ja immer gegen was vermeintlich weniger Wertvolles ein, wobei jetzt natürlich die Frage im Raum steht, ist ein Goldklumpen mehr wert als ein Pferd? Also so ein Goldklumpen, ne, man kann nicht drauf reiten und so, man muss ihn durch. Allein schon der emotionale Wert. Auch das eben. Also ich meine, so ein Goldklumpen, wenn man den liebt, dann sollte man wirklich dringend zum Psychiater gehen, aber ein Pferd lieben finde ich völlig, also so im Sinne von Mensch-Tier-Beziehung. Der könnte ja aussehen wie ein Pferd, der Goldklumpen. Das ist dann wieder was anderes. Ja, aber es wäre trotzdem nicht lebendig, weißt du? Also es reagiert nicht auf einen, es interagiert nicht mit einem. Aber der eigentliche Knackpunkt von Hans im Glück ist, glaube ich, verknüpft ein bisschen mit dem Energieerhaltungssatz, wo man sagt, Energieform, also Energie verschwindet nicht, sie wird nur umgewandelt. So, und jetzt könnte man sagen, bei diesen ganzen Tauschaktionen geht irgendwas verloren, was aber eigentlich nicht verloren geht, sondern in etwas umgewandelt wird. Und da wäre die Frage, in was wird es umgewandelt? Also das steckt da schon drin. Ne? Also dieses, bei Energie sagt man, okay, wenn Hitze verloren geht, dann geht die Wärmeenergie in irgendwas anderes über in Bewegungsenergie oder so. Und ich glaube, dass tatsächlich das die volksverständliche Variante war. Ich meine, man muss sich mal angucken, wann die Märchen entstanden sind. Ne, da gab es jetzt nicht so viele, die mit irgendwelchen abstrakten Begriffen was anfangen konnten. Aber ich glaube, die Idee des Energieerhaltungssatzes steckt in Hans im Glück drin. Nämlich, dass die materielle Energie in Form von Goldklumpen, Pferd, Schwein, was er dann so alles hatte, nachher umgewandelt wird in eine andere Form von Energie, nämlich, ich sag mal, in Lebensenergie und Zufriedenheit. Hans im Glück als Metapher für das Nullsummenspiel. Und er ist Maxwells Dämon. Der Maxwells Dämon, also Maxwell hat das Gedankenspiel aufgestellt, dass man ja, wenn man einen Raum hat, in dem sich Moleküle schnell bewegen und einer, in dem sie sich langsam bewegen, also ein heißer und ein kalter Raum, dann könnte man ja den Raum so sortieren, oder man hat, Entschuldigung, ich muss nochmal ausholen, Maxwell hat gesagt, wenn man einen Raum hat, zwei Räume hat und beide Räume sind gleich warm, dann hat man darin schnelle und langsame Atome. Wenn man jetzt einen kleinen Dämon hat, der eine kleine Tür bewegt, in dem und der immer das schnellste Atom reinlässt in den einen Raum und das langsame in den anderen Raum, dann hat er irgendwann, hat man einen Raum mit heißer Energie, also mit hoher Energie, warm und einen, der niedrige Energie hat. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Hans im Glück diesen Dämon darstellen könnte. Ja, diese Passage im Prinzip, ne? So, ja. Also die Schnittstelle, wo Energie sich von einer Form in die andere verwandelt, beziehungsweise eben genau diese Teilchen von einem Raum in den anderen wandeln. Genau. Ja. Aber ich meine, was glaubst du jetzt? Wo ist mein Sakko? Ich glaube, vielleicht funktioniert das mit Materie ganz ähnlich wie mit Magie. Also letzten Endes besteht ja Materie aus sehr, sehr kleinen Teilchen. Und man kennt das ja, also mit Materie ist es ja teilweise so, man kann das in verschiedenen Experimenten beobachten, dass bei einer Membran, die man hat, ne, also im Biounterricht hieß das immer semipermeable Membran, also so eine halbdurchlässige Membran, wie man das bei Zellwänden zum Beispiel findet. Da wird ein Ausgleich versucht herzustellen zwischen der Seite, also auf der einen Seite der Membran ist der Raum mit einer hohen Dichte von Materie und auf der anderen Seite mit einer niedrigen. Und durch diese semipermeable Membran wird versucht, einen Ausgleich herzustellen. Osmose. Genau, die Osmose. Und ich glaube, das funktioniert mit Kleiderschränken ganz ähnlich. Also ich glaube, so die Trennwände von Kleiderschränken, die meistens an der Wand stehen, sind so ähnlich wie diese Membran, verbunden mit ganz vielen anderen Kleiderschränken. Wie ein Dimensionstor, wie du Sven schon gesagt hast. Und ich glaube, möglicherweise wandern die Klamotten manchmal aus den zu vollen Kleiderschränken in die zu leeren. Also möglicherweise ist dein Kortsakko jetzt bei jemandem, der einen sehr leeren Kleiderschrank hatte und dringend ein Oder Sakko ein schwarzes. Braucht. Vielleicht hatte der zu wenig schwarze Kleider. Genau. Oder zu wenig Sakkos. Traurigerweise auf eine Beerdigung oder sowas. Oder zu wenig Sakkos, man weiß es nicht. Und er brauchte entweder ein Sakko oder er brauchte ein schwarzes Sakko explizit und hatte nur helle Sakkos zum Beispiel, musste aber auf eine Beerdigung oder irgendwie einen festlichen Anlass, wo ein schwarzes Sakko Pflicht war. Und hatte keine Zeit mehr einzukaufen zum Beispiel oder sowas. Und ich glaube, dass der dann vor seinem Kleiderschrank stand und verzweifelt war. Und dieser Kleiderschrank hat gemerkt, okay, der ist verzweifelt, weil exakt so ein schwarzes Kortsakko fehlt. Und hat diese Membran geöffnet hin zu deinem Kleiderschrank, in dem das schwarze Sakko drin war, sodass das durchdiffundieren konnte. Das klingt wirklich plausibel. Es gibt im Wort Kleiderhilfswerk eine völlig neue Bedeutung. Absolut. Also letzten Endes ist das, was Menschen mit so einem Kleiderhilfswerk machen, nur der Versuch nachzuempfinden, was mit Kleiderschränken passiert, wenn man sie in Ruhe lässt, sozusagen. Ein schönes Beispiel dafür ist ja auch immer dieses, also man kennt das ja von Frauen auch, dass die vorm Kleiderschrank stehen und sagen, Gott, ich habe nichts anzuziehen. Also es gibt sicher auch Männer, die das sagen, aber von Frauen habe ich es schon öfter gehört. Und dabei sind das oft Frauen, die eigentlich sehr, sehr viel haben, aber dann nichts Passendes finden. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie zwar irgendwann mal alles, was sie brauchten oder meinten zu brauchen, eingekauft haben, jemand anders mit einem leeren Kleiderschrank aber dringender diese Klamotten brauchte, die sie selber in dem Moment suchen, wo sie sagen, ich habe nichts anzuziehen. Und dass die Kleider dann von diesem eigentlich sehr vollen Kleiderschrank zu dem eher leeren Kleiderschrank gewandert sind. Weshalb eben oft diese Verzweiflung da ist von Menschen vor ihren Kleiderschränken, die sagen, ich habe nichts anzuziehen, weil das, was sie eigentlich anziehen wollen, ist schon weitergewandert. Oder stell dir vor, die Membranen sind vielleicht verstopft. Ich meine, das sind ja halbdurchlässige Membranen. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie so einen billigen Kleiderschrank kaufst, und das kennst du ja vielleicht vom Abzug. Wir mussten neulich den Abzug von unserem Bad reinigen, weil da hatte sich Staub drauf gesammelt und da kann es auch zu einem Schwelbrand kommen, wenn man den nicht regelmäßig sauber macht. Was, wenn das jetzt bei Kleiderschränken auch so wäre? Also vielleicht, wenn die Kleider nicht wandern können, wer weiß, was dann passieren kann. Wenn du jetzt so einen richtig vollen Kleiderschrank hast und irgendwo anders ist so ein richtiges Kleiderschrank-Vakuum, Kleidervakuum. Und das ist verstopft. Ja. Das ist natürlich. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Also ich glaube schon, dass es dann teilweise zu kleineren Verstopfungen kommt. Was auch dazu führt zum Beispiel, dass auch Leute, die eigentlich nicht viel einkaufen gehen, so wie ich, einen viel zu vollen Kleiderschrank haben. Also, ne, wo ich denke so, wieso verschwinden die Sachen nicht durch diese Osmose hin in Kleiderschränke, wo sie dringender gebraucht werden? Das kann sein, dass da eine Verstopfung vorliegt. Hm. Aber wenn das komplett verstopft ist, der Durchgang. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Nee, also es könnte natürlich sein, dass dann der Transport in die Richtung funktioniert. Ne? Also wenn die Kleider nicht mehr in die eine Richtung durchkommen, dass dann in die anderen Richtung die nackten Menschen durchkommen, die keine Kleider haben. Was zu häufigen Missverständnissen in Ehen führt, wenn das nackte Menschen aus den Kleiderschränken kommen. Das ist es. Ich meine, Liebling, es ist nicht so, wie es aussieht. Das stimmt. In vielen Fällen stimmt das. Oder? Ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die dann beschuldigt werden, Affäre zu haben, genauso überrascht sind vom Auftauchen des nackten Menschen im Kleiderschrank wie derjenige, der es entdeckt, ne, und Vorwürfe macht. Und die nackten Menschen im Kleiderschrank erstmal, ich meine, ne? Und die werden ständig falsch beschuldigt. Also. Und dann müssen die armen Leute Alimente zahlen, können sich weniger Kleider leisten. Ja. Du weißt schon, worauf ich raus will, gell? Es ist ein Teufelskreis. Ja. Ja. Also ich bin auch für mehr Verständnis von nackten Menschen in Kleiderschränken, in die sie nicht gehören. Ja, auch die brauchen Kleiderhilfswerk. Eben, absolut. Also ich finde, da wäre die angemessene Reaktion nicht irgendwie mit Vorwürfen zu regeln, sondern zu sagen, oh, tut mir leid, dass unser Kleiderschrank verstopft ist. Hier hast du Kleidung, zieh dich bitte an, nimm so viel du brauchen kannst. Wir haben genug und wir gucken, dass wir die Verstopfung reparieren. Genau. Das wäre die angemessene Reaktion. Irgendwo ist ein Ehepartner, der ihr nacktes Gegenstück sucht. Ja, eben. Also auch das muss man sich dann... Ne, so viel Leid. Ja, so viel Leid. Preise zieht. Ja, wegen verstopfter Kleiderschrankmembranen. Also ich mache jetzt meinen Kleiderschrank, glaube ich, erstmal zu. Und putz vielleicht wieder mal die Rückseite. Genau. Ja, das sollte man, glaube ich, öfter mal so von der Wand wegrücken und gucken, dass da alles in Ordnung ist. Nicht, dass da jemand stecken will zwischendrin. Genau, das wäre ja dann ganz fatal. Ja, also, genau. Dann lege ich mich wieder hin, versuche weiter zu schlafen. Das ist gut. Ich wünsche dir angenehme Träume. Gute Nacht. Schläfst du schon?